Sonne scheint, ich denk an dich. Ach, wär das schön, wenn wir zu zweit. Und für mich hast du keine Zeit, denn du bist wieder bei ihm. Du bist sein Hauptgewinn. Ich hab wieder richtig Pech, denn du bist nun leider weg. Du bist weg, du bist nicht hier, so ein Dreck. Komm zurück zu mir, du bist weg. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Du bist weg, du bist nicht hier, so ein Dreck. Komm zurück zu mir, sag mir, wie konntest du so einfach gehen. Ich freue mich, schön war die Zeit, ich bereue es nicht. Wir hatten Spaß zu jeder Zeit. Jetzt sitze ich hier und sauf mich breit. Es ist Winter, du bist nicht hier. Am Kamin, da saßen wir. Doch es ist nun Jahre her. Du bist weg, du kommst nicht mehr. Du bist weg, du bist nicht hier. So ein Dreck, komm zurück zu mir. Du bist weg, ich hab dich nicht mehr gesehen. Du bist weg, du bist nicht hier. So ein Dreck, komm zurück zu mir. Sag mir, wie konntest du so einfach gehen? Du ließ mich stehen, du wolltest gehen. Doch das eine sag ich dir, ich liebe dich, komm doch zurück zu mir. Du bist weg, du bist nicht hier, so ein Dreck. Komm zurück zu mir, du bist weg, ich hab dich nicht mehr gesehen. Du bist weg, du bist nicht hier, so ein Dreck. Komm zurück zu mir, sag mir, wie konntest du so einfach gehen? Du bist weg, du bist nicht hier, so ein Dreck. Komm zurück zu mir, du bist weg, ich hab dich nicht mehr gesehen. Du bist weg, du bist nicht hier, so ein Dreck. Komm zurück zu mir, sag mir, wie konntest du so einfach gehen?